Gute Mische hab ich lern, noch Sabbatin ist mir giri. Och ich julin lern, giri war wie. Oh, he. Thank you. Thank you. We'll be right back. Mm-hmm.